Folge 18 von 24. So, liebe Mitreisende, noch einmal Kalimera mit Taxa Griechenland nach dem Mythenspektakel mit Friedrichsberg, Dahl und Straten. Die drei verbrachten eine unruhige Nacht. An tiefen Schlaf war kaum zu denken. Zu sehr hatten sie die Eindrücke auf der Akropolis mitgenommen. Am nächsten Morgen beim Frühstück im Hotel. Also ich bin ja auch mal gespannt auf das griechische Rührei. Was soll denn da anders sein als bei uns? Na, kommt doch aufs Ei an. Und wie man schlägt. Du verträgst doch gar kein Ei. Griechisches vielleicht schon. Morgen! Oh, Sir Lancelot! Was? Sir Lancelot! Ja! Das bin ich. Es ist nicht ein herrlicher Tag. Ich hab geschlafen wie ein Murmeltier. Ich war 15 Kilometer joggen. Sir Lancelot, offensichtlich bekommt ihn überfahren werden. Ja, das ist ja einfach da, Profil zu gewinnen. Sie sind immerhin dreimal von dem Auto überfahren worden. Ja. Und nicht mal ein Kratzer, ne? Ja. Gibt's da was von einem englischen Frühstück? Das können die Griechen ja am besten. Es wurde ausgiebig gefrühstückt und dann hasenartig das Hotel verlassen. Die Reisegruppe sah zu, dass sie eiligst wieder zurück in den Wüstenexpress kam. Die Weiterfahrt. Zugfahrten können sich ziehen, auch wenn die Anschlüsse klappen sollten, was sie nie tun. Ein letztes Aufbäumen des Wüstenexpress. Ein letztes Zusammenreißen der Reisegesellschaft. Sollte es doch eigentlich eine romantische und entspannte Reise sein, so war es eine überaus strapaziöse Geschichte geworden. Allerdings nicht für Friedrichsberg, Straten und Dahl, deren Reise schon von Anfang an unter keinem besonders guten Stern gestanden hatte. Aber diese Anhäufung von unterschiedlichen Taten und Mördern und Aufklärungen war selbst für unsere drei Krimispezialisten neu. Ein bisschen Urlaub täte uns jetzt ganz gut. Im Meer schnorcheln. Einfach nur liegen. Oder so. Sie hatten Glück. Auch wenn sich die Möglichkeiten, in Zügen zu schnorcheln, durchaus in überschaubaren Grenzen halten, außer der Toilettenwagen ist generell verstopft, war doch bis zur Endhaltestelle Ägyptens Ruhe angesagt. Das heißt, gute Bücher, Gespräche, köstliche Speisen und korrespondierende Getränke. Alles hätte fürs Erste so schön sein können, wenn nicht die Schiffsfahrt dazwischen gekommen wäre. Der Koroni-Hafen ist bezaubernd klein und liegt an der südlichsten Spitze Griechenlands, eingerahmt von bezaubernden kleinen weißen Häusern, die alle rot gedeckt sind. An der Uferpromenade erstreckt sich die kulinarische griechische Vielfalt unter einladenden weißen Sonnenschirmen. Bis zu diesem wunderhübschen kleinen Städtchen juckelte in voller Pracht der Wüstenexpress. Einheimische standen freudestrahlend entlang der Gleise und winkten ihm jubelnd zu. Viele der Fahrgäste wiederum standen an den Abteilfenstern und schauten auf die einnehmende Landschaft Griechenlands. Jetzt kommt der interessanteste Teil der Reise. Ach, geht's nach Hause? Nein, übers Meer. Nee, ne? Ja, was denkst du, wie wir von Griechenland nach Ägypten kommen sollen? Wie die ganze Zeit mit dem Zug? Und das Meer? Das ist ein Argument. Machst du's wie Weiland der Heiland? Perpedes? Es geht aufs Bötchen. Aber wohl kein Paddelboot. Er hat's doch so im Rücken. Tretboot wäre fein. Aber es geht auch so schnell in die Beine. Du und alle anderen im Tretboot und der Zug hinten drauf. Die Route Griechenland-Ägypten wird traditionell mit der Galeere gemacht. Also doch Paddelboot. Weit weniger romantisch. Und du an der großen Trommel? Ich gebe stets den Ton an. Auch wieder wahr. Wie man Passagiere über Wasser bekommt, das hat der internationale Fährbetrieb erfolgreich unter Beweis gestellt. Interessant ist die Frage, wie bekommt man einen Zug übers Wasser? Ganz leicht, in ähnlicher Weise. Das griechische Fährunternehmen Nautilus GR bietet extra für die Übersetzung des Wüstenexpress von Griechenland nach Ägypten ein Sonderschiff an. Die Triiris. Der Volksmund nennt ihn auch liebevoll den Wüstendampfer. Ein ausschließlich für solch spezielle Überfahrten gebautes Schiff. Der Wüstenexpress fuhr langsam und sachte auf das große Schiff. Und die letzte Etappe hin zum Ziel Ägypten konnte genommen werden. Guten Morgen, liebe Leichtmatrosen, liebe Badenixen. Herzlich willkommen auf der MS Ententeich. Hier spricht euer Herr Olaf, besser bekannt als Captain Nemo. Ja, Steuerbord gibt's mehr, Backbord gibt's mehr, am Bug gibt's mehr, am Heck gibt's mehr, unter uns mehr und ansonsten gar nichts mehr. Die Überfahrt dauert, Seegang haben wir auch. Das ist doof für mich, ich kann nicht schwimmen. Wie immer gilt, Frauen und Kinder zuerst, dann die Tiere, dann die Schwiegermütter, dann Essen und Trinken, dann kommt lange nichts und dann der ganze männliche Rest. Letzte Verlautbarung, kotzen bitte über Steuerbord. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr euch selber eine Gesichtsmaske verpasst und fehlt beim Captain's Dinner. Das will ja auch keiner. Wohlbekommt's und alle Mann an Bord. All, jetzt hab ich mich schon wieder hier verletzt. Das ist sehr ungünstig. Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? Hallo? Dann legte das Schiff ab und fuhr durch das Mittelmeer vorbei an der Insel Kreti nach Ägypten mit dem Ziel Port Said, einer ägyptischen Hafenstadt im östlichen Nildelta am Suezkanal gelegen. Aber noch genossen unsere drei Freunde, jedenfalls in Teilen und da auch nur in Ansätzen, die Überfahrt an Deck in Liegestühlen. Ach, es ist zauberhaft. Einfach betören. Also hier wird schlecht. Dann nutzt die Reling. Alles, was aus dir rauskommt und an Bord bleibt, wird in der Küche zu Labskaus. Hm? Und achte auf Gegenwind, sonst wird's unschön. Na, gute Ratschläge habt ihr, aber helfen seid ihr nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Ist der Liegestuhl hier neben Ihnen noch frei? Bisher durchaus, ja. Gut. Ist es genehm? Ist mir meine Freude. Bitte schön. Danke. Sie sind auch mit dem Wüstenexpress unterwegs? Und wenn ja, warum haben wir uns dann noch nicht getroffen? Nein, ich bin nicht mit dem Zug gekommen. Ich bin bis Griechenland geflogen. Ah. Und ich fahre jetzt mit diesem Schiff nach Ägypten. Mhm. Mhm. Alle 5 Jahre mache ich diese Reise. Das ist... Ja, für mich ist das Ankommen auf dem Schiffsweg immer was ganz Besonderes. Was machen Sie denn in Ägypten? Urlaub. Also ich liebe dieses Land, die Kultur, die Menschen, die Küche und diese wundervollen Eindrücke. Ich war auch oft beruflich hier. Was machen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin Museumsdirektorin in Berlin. Bin deswegen viel unterwegs. Geht ja immer um den Austausch, gerade in der bildenden Kunst. Genau. Und den pflege ich. Aber in Ägypten sind Sie jetzt... Privat. Ja, wir sind ja auch das erste Mal da, ne? Wir sind schon ganz gespannt. Wie lange sind Sie denn vor Ort? 2 Wochen bleiben. Und Sie reisen alleine? Ja. Mhm. Ja, aber dann könnten wir doch... Also ich meine, Sie könnten dann ja auch... Ich denke, also ich bin der Meinung, dass wir... Also, was ich sagen will, es wäre durchaus möglich und unter Umständen auch... Dass, also vorausgesetzt, dass Sie... Ich will Ihnen jetzt nicht zu... Also wenn Sie... Also man könnte sich doch das... Also dass man sich mal trifft? Ja. Ja, sehr gerne. ich heiße übrigens Inge. Albrecht. Ja, dann leisten Sie uns doch bitte heute Abend beim Dinner Gesellschaft. Ja, nichts lieber als das. Gut. Und falls ich es zum Dinner nicht schaffen sollte, ich habe Kabinennummer 69. Was sonst? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich würde mal mit einer Hose anfangen. Das ist nicht witzig. Also unten Hose, oben Hemd, dazwischen Gürtel, ein Sakko drüber. Hast du eine Krawatte? Ja, und über die Schuhe will ich auch nochmal drüber. Ja. Wenn du nur gute Ratschläge geben kannst. Sonst machst du das. Macht hin, ich möchte pünktlich sein. Hast ja auch eine attraktive Verabredung. Leute, ein falsches Wort von euch beiden und ihr endet als Leuchtkerze auf dem Tortenbuffet. Ist ja schon gut. Nein, ist es nicht. Letztlich wurde aber doch etwas Passendes gefunden. Der komfortable Faltsmoking aus dem Hause Knick und Weg war genau der richtige Zwirn für diesen Anlass. Captain's Dinner mit Date. Nur das Date, vielmehr die Verabredung... Wo ist sie denn? ...ließ auf sich warten. Die kommt noch. Wegrennen kann man auf einem Schiff nicht. Aber über Bord gehen. Sag mal, auf diese Weise ist schon so manch perfekter Mord bekannt worden. Ich sehe mal nach ihr. Ach, du weißt doch gar nicht, wie sie heißt. Aber welche Kabine, das weiß ich. Die 69. Die drei brachen das Dinner ab und kamen an dem Tisch vorbei, an dem Sir Lancelot Smith und die Gräfin dinierten. Wohin des Wegs? Wir suchen eine Dame. Mehr tut das nicht. In meinen fast 130 Jahren habe ich schon manche kommen und noch mehr ziehen sehen. Ja, letztlich bin ich eine Durchgangsstraße. Besser eine Sackgasse. Aber mittlerweile mit verkehrsberuhigter Zone. Wir suchen jetzt die 69. Und das taten sie auch. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 70. Keine 69. Sehr wohl eine 69. Aber umgedreht. Mhm. Die 96 ist eine umgedrehte 69. Vielleicht hat irgendeiner die Türe so fest zugeschlagen, dass sich das Messingschild mit der Nummer 69 gedreht hat. Verdammt, du hast recht. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und wenn du sie bei irgendwas störst? Dann bitte ich vielmals um Verzeihung, aber dann weiß ich wenigstens, dass es ihr gut geht. Wie willst du denn in die Kabine gelangen? Sie riefen einen Steward, der einen Ersatzschlüssel hatte, und im Nullkommanichts war die Türe auf und den dreien bot sich ein schreckliches Bild. In der geräumigen Kabine saß die nur dem Vornamen nach bekannte Schöne, zusammengesunken auf einem Stuhl neben dem Bullauge. tot. Das ist... Das war vorhin gestrüben. Wie ist sie denn? Noch habe ich keine Ahnung. Friedrichsberg beugte sich über die Tote, untersuchte sie vom Scheitel bis zur Sohle und fand nichts. Tja. Weder eine Axt im Schädel, noch ein Dolch im Rücken, noch eine Geigensaite oder einen Schal um den Hals. Kein Einschussloch im Bauch, keine Injektionsstelle am Arm. Wie er sah, sah er nichts. Das einzig Auffällige, auf dem Beistelltischchen lag ein Fahrplan der ägyptischen Flussfahrtgesellschaft. Tja. Die Morde des Herrn Nilkreuzfahrt. Tja, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Nicht der Hauch einer Todesspur. Und auf diesem vermaledeiten Dampfer fehlen uns auch die Möglichkeiten, die tote Dame nach allen Regeln der rechtsmedizinischen Kunst zu untersuchen. Vielleicht ist sie auch einfach nur tot zusammengebrochen. Wir klopfen mal bei der richtigen 96. Wieso? Ich möchte wissen, wer da in der Kabine hockt. Kurze Zeit später saßen sie einem schmierigen Typen in der Nummer 96 gegenüber, der ihnen mit unverhohlenem Desinteresse begegnete. So, wollen Sie jetzt endlich mal zu Potter kommen? Hätte jemand einen Grund, Sie umzubringen? Es gibt hier noch Leute, die genügend Gründe haben. Klingt nach einem interessanten Lebensweg. Wie haben Sie das angestellt? Ich hatte meine Nase immer einen richtigen Augenblick an der richtigen Stelle. Sind Sie also eine Art Schnüffler? Ich schnüffle ungern, aber ich spüre gerne Aura. Um dann was genau zu tun? Aus den Aufspürungen Profit zu schlagen. So, so, ein Erpresser. Unschönes Wort für ein gutes Geschäft. Und was machen Sie auf diesem Dampfer? Urlaub oder sind Sie dienstlich hier? Ich verbinde das eine mit den anderen. Und fahren Sie ein- oder mehrgleisig? Leider nur eingleisig. Aber das eine Gleis ist solch ein Füllhorn, dass ich andere Gleise auf dieser Reise ja nicht mehr benötige. Dürften wir den Namen erfahren? Welchen? Den des Gleises? Dazu gibt es keine Bewandtnis. Mit zwei Schritten hatte Albrecht Friedrichsberg den Schmierlappen erreicht, packte ihn am Kragen, hob ihn an, steuerte auf diese Weise mit ihm die gegenüberliegende Wand an und drückte sein Gegenüber dagegen. Freundchen, du hast über Bande eine äußerst attraktive Dame auf dem Gewissen, du feister Bauernrüb. Das verärgert mich. Doch, das verärgert mich. Also, wenn du mir nicht umgehend den Namen ins Ohr flüsterst, dann jag ich dich in der Großküche mit dem Fleischwolf und du findest dein bedauernswertes Ende als Köttbullar. Schon gut, schon gut. Spuck's aus! Hans Gustav Pischelgruber. Na bitte, diesem Herrn statten wir jetzt mal einen Besuch ab. Den Österreicher Pichelgruber fanden die drei in der finnischen Sauna. Woran sie ihn erkannten? Am Gamsbart, am Tirolerhut. Sie stellten ihn umgehend zur Rede. Für alles andere war es auch zu heiß. Ich weiß nicht, was Sie von mir holen. Ich kenne keine Frau. Wie? Strübel. Inga Strübel. Ja, kenne ihn nicht. Das glauben wir Ihnen. Trotzdem haben Sie sie getötet. Warum? Wo ich sie nicht kenne. Was will ich für ein Motiv haben? Sie haben ein ausgezeichnetes Motiv. Erpressung. Was? Seit einigen Jahren werden Sie erpresst. Das hat Sie viel Geld gekostet. Sie sind es leid. Und äußerst erzürnt, als Sie mitbekommen, dass sich Ihr Erpresser an Bord befindet. Woher wollen Sie das wissen? Ich mutmaße und kombiniere. Der Schmierlappen hat Sie angequatscht. Bestand auf seinem Obolus. Wollte vielleicht eine Erhöhung wegen der jahrelangen Treue? Und wieso sollte ich dann diese Frau ermorden? Wegen eines Zahlendrehers. Ich verstehe Sie nicht. Sie bekommen heraus, dass Ihr Erpresser in der 96 logiert. Aufgrund eines dummen Zufalls sind aber zwei 96 an Bord. Die korrekte 96 und die umgedrehte 96, die vorher eine 69 war. Das Messingschildchen hat sich gelöst, hängt blöd runter und zeigt zu dem Vorbeikommenden anstelle der korrekten 69 die doppelte und falsche 96. Sie, Herr Pichelgruber, oder ein Auftragskiller, der nicht weiß, wer sich hinter der 96 eigentlich befinden soll, nämlich ein unsympathischer Typ und nicht eine attraktive Dame, guckt nicht richtig hin, achtet nicht auf die Zahlen links und rechts der 96, sonst hätte ihm auffallen müssen, dass es eine verkehrte 96 ist, verschafft sich Zutritt und tötet die Falsche. Nun, ein netter Versuch. Aber können Sie mir verraten, wie ich in einem fremden Land auf einem Schiff an einen Killer komme? Berechtigte Frage. Ich würde jetzt gerne noch einen weiteren Aufguss genießen, und zwar alleine. Behelligen Sie mich bitte nicht weiter mit Ihren haltlosen Unterstellungen. Auf Wiedersehen. Friedrichsberg blitzte den verschwitzten Österreicher noch einmal an, dann verließen die drei die Sauna. Draußen stoppte Friedrichsberg plötzlich, drehte sich um, griff sich einen herumstehenden Wischrock und schob den Stiel so unter den Türgriff, dass die Tür nicht mehr von innen geöffnet werden konnte. Mit einem schnellen Griff stellte er noch die Temperatur hoch und grinste nun durch das kleine Guckfenster der Türe zu dem schwitzenden Flachland-Tiroler. Hey, was soll denn das? So, jetzt werden Sie langsam gar gekocht, wenn Sie nicht rechtzeitig bei der Polizei eine Aussage machen. Na, wo ist denn jetzt hier eine Polizei? Lassen Sie mich sofort heraus. Es wird unerträglich heiß hier drinnen. Schnappen, nimm das Bordtelefon da hinten und lass dich vom Käpt'n mit Hauptkommissar Heidenreich verbinden. Mach ich sofort. Hier will jemand eine Aussage machen. Es dauerte leider etwas, bis die Verbindung nach Wanne-Eickel zustande kam. Umso eiliger hatte es der schwitzende Österreicher, sein Geständnis loszuwerden, um nicht doch noch als Tafelspitz im eigenen Sud zu enden. Es wurde mit der libyschen Dressurmücke gemordet, ein Mörderinsekt, dessen Rüssel mit einem hochkonzentrierten, nicht nachweisbaren Gift präpariert wird. Eine gern genommene Mordmethode in diesen Ländern. Nur hatte sich das Viech diesmal verstochen. Zufrieden regelte Friedrichsberg die Temperatur wieder runter, ließ den armen Mann aber in seinem Kieferngefängnis zurück. Hey, ihr könnt mich doch hier nicht drinnen lassen. Ich hab doch alles gemacht, was ihr wollt. Hilfe! Das tat dann am nächsten Nachmittag die ägyptische Polizei, als der Wüstendampfer endlich die ägyptische Hafenstadt Port Said erreicht hatte. Unsere drei Freunde enterten wieder ihren Wüstenexpress und der ruckelte schließlich mit all seinen Insassen von Bord. Schnell nahm der Zug wieder Fahrt auf und schob sich so majestätisch durch Sand, Dünen und Hitze. Weiter geht's mit Folge 19.